Die Solidaritätskundgebungen zur Unterstützung der Neujahrsansprache vom Genossen Kim Jong-un fanden jüngst in Berlin und Köln von Deutschland statt. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten des Antiimperialistischen Forums Deutschlands und der Studiengruppe für koreanische Kultur sowie die Massen. Auf den Kundgebungen betonten die Redner, Genosse Kim Jong-un habe in seiner Neujahrsansprache die Erfolge im vergangenen Jahr bilanziert und das Kampfziel für dieses Jahr deutlich erklärt. Sie bekundeten feste Unterstützung und Solidarität mit den Koreanern, die sich für die Durchsetzung der Aufgaben aus der Neujahrsansprache einsetzen.